Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Front? Es waren die Sowjetsoldaten, die Helden der Sowjetunion. Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, euch Helden der Sowjetunion, der Sowjetunion. Wem dankt all das Gute und Schöne? Der deutsche Arbeitersohn, er dankt es dem Blut der Söhne der Revolution. Vergesst nicht das Blut der Söhne der Revolution. Überflutet. Wir wussten es immer schon, für aller Glück hat geblutet das Herz, das Herz, das Herz der Sowjetunion. Es hat auch für dich geblutet das Herz der Sowjetunion, der Sowjetunion. Sterne unendliches Glühen, Lieder singen davon. Es brachte die Welt zum Blühen, das Blut der Sowjetunion.